Fabian, Daniel und Lukas spielen gern Fußball. Manchmal im Olympiapark. Hier steht der Fernsehturm. Von da oben kann man ganz München sehen. Du bist dran!